verstummen, verstummen, verstummen. Ihr verstummen, verstummen, verstummen. Du machst mich nicht verzagt, du machst mich nicht verzagt. Verstummen, verstummen, du machst mich nicht verzagt, verzagt, du machst mich nicht verzagt. Plötzlich schweigen, es ist in Gott gewagt, es ist in Gott gewagt. Ich darf dies Blut dir zeigen, so musst du plötzlich schweigen, es ist in Gott gewagt, es ist in Gott gewagt. Es ist in Gott gewagt, es ist in Gott gewagt, es ist in Gott gewagt. Verzagt, verzagt, du machst mich nicht verzagt. verstumme Höhlen hier, verstumme Höhlen hier, verstumme Höhlen hier. Du machst mich nicht verzagt, du machst mich nicht verzagt, verstumme. Du machst mich nicht verzagt, du machst mich nicht verzagt.